Teil 12 von Götzendämmerung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert von Friedrich Nietzsche. Gelesen von Rainer. Teil 12 Streifzüge eines Unzeitgemäßen, Nummer 25 bis 38. 25. Mit Menschen Fürlieb nehmen, mit seinem Herzen offen Haus halten. Das ist liberal, das ist aber bloß liberal. Man erkennt die Herzen, die der vornehmen Gastfreundschaft fähig sind, an den vielen verhängten Fenstern und geschlossenen Läden. Ihre besten Räume halten sie leer. Warum doch? Weil sie Gäste erwarten, mit denen man nicht für lieb nimmt. 26. Wir schätzen uns nicht genug mehr, wenn wir uns mitteilen. Unsere eigentlichen Erlebnisse sind ganz und gar nicht geschwätzig. Sie könnten sich selbst nicht mitteilen, wenn sie wollten. Das macht, es fehlt ihnen das Wort. Wofür wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus. In allen Reden liegt ein Gran Verachtung. Die Sprache, scheint es, ist nur für Durchschnittliches, Mittleres, Mitteilsames erfunden. Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits das Sprechende. Aus einer Moral für Taubstumme und andere Philosophen. 27. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Das Literaturweib, unbefriedigt, aufgeregt, öde in Herz und Eingeweide, mit schmerzhafter Neugierde jederzeit auf den Imperativ hinhorchend, der aus den Tiefen seiner Organisation aut liberi aut libri flüstert. Das Literaturweib, gebildet genug, die Stimme der Natur zu verstehen, selbst wenn sie Latein redet, und andererseits eitel und ganz genug, um im Geheimen auch noch Französisch mit sich zu sprechen. Je me verrai, je veux lire, je m'extasierai et je dirai. Possible que j'ai tant d'esprit? 28. Die Unpersönlichen kommen zu Wort. Nichts fällt uns leichter, als weise, geduldig, überlegen zu sein. Wir triefen vom Öl der Nachsicht und des Mitgefühls. Wir sind auf eine absurde Weise gerecht. Wir verzeihen alles. Eben darum sollten wir uns etwas strenger halten. Eben darum sollten wir uns von Zeit zu Zeit einen kleinen Affekt, ein kleines Laster von Affekt züchten. Es mag uns sauer angehen, und unter uns lachen wir vielleicht über den Aspekt, den wir damit geben. Aber was hilft es? Wir haben keine andere Art mehr übrig von Selbstüberwindung. Dies ist unsere Asketik, unser Büßertum. Persönlich werden, die Tugend des Unpersönlichen. 29. Aus einer Doktorpromotion. Was ist die Aufgabe alles höheren Schulwesens? Aus dem Menschen eine Maschine zu machen. Was ist das Mittel dazu? Er muss lernen, sich langweilen. Wie erreicht man das? Durch den Begriff der Pflicht. Wer ist sein Vorbild dafür? Der Philolog. Er lernt Ochsen. Wer ist der vollkommene Mensch? Der Staatsbeamte. Welche Philosophie gibt die höchste Formel für den Staatsbeamten? Die Kants. Der Staatsbeamte als Ding an sich zum Richter gesetzt über den Staatsbeamten als Erscheinung. 30. Das Recht auf Dummheit. Der ermüdete und langsam atmende Arbeiter, der gutmütig blickt, der die Dinge gehen lässt, wie sie gehen. Diese typische Figur, der man jetzt im Zeitalter der Arbeit und des Reichs in allen Klassen der Gesellschaft begegnet, nimmt heute gerade die Kunst für sich in Anspruch, eingerechnet das Buch, vor allem das Journal. Um wie viel mehr die schöne Natur, Italien. Der Mensch des Abends mit den entschlafenen wilden Trieben, von denen Faust redet, bedarf der Sommerfrische, des Seebads, der Gletscher, Bayreuths. In solchen Zeitaltern hat die Kunst ein Recht auf reine Torheit, als eine Art Ferien für Geist, Witz und Gemüt. Das verstand Wagner. Die reine Torheit stellt wieder hier. 31. Noch ein Problem der Diät. Die Mittel, mit denen Julius Cäsar sich gegen Kränklichkeit und Kopfschmerz verteidigte. Ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, ununterbrochener Aufenthalt im Freien, beständige Strapazen. Das sind, ins Große gerechnet, die Erhaltungs- und Schutzmaßregeln überhaupt gegen die extreme Verletzlichkeit jener subtilen und unter höchstem Druck arbeitenden Maschine, welche Genie heißt. 32. Der Immoralist redet. Einem Philosophen geht nichts mehr wider den Geschmack als der Mensch, sofern er wünscht. Sieht er den Menschen nur in seinem Tun, sieht er dieses tapferste, listigste, ausdauerndste Tier verirrt selbst in labyrinthische Notlagen. Wie bewunderungswürdig erscheint ihm der Mensch. Er spricht ihm noch zu. Aber der Philosoph verachtet den wünschenden Menschen, auch den wünschbaren Menschen und überhaupt alle Wünschbarkeiten, alle Ideale des Menschen. Wenn ein Philosoph Nihilist sein könnte, so würde er es sein, weil er das Nichts hinter allen Idealen des Menschen findet. Oder noch nicht einmal das Nichts, sondern nur das Nichtswürdige, das Absurde, das Kranke, das Feige, das Müde, alle Art Hefen aus dem ausgetrunkenen Becher seines Lebens. Der Mensch, der als Realität so verehrungswürdig ist, wie kommt es, dass er keine Achtung verdient, sofern er wünscht? Muss er es büßen, so tüchtig als Realität zu sein? Muss er sein Tun, die Kopf- und Willensanspannung in allem Tun, mit einem Gliederstrecken im Imaginären und Absurden ausgleichen? Die Geschichte seiner Wünschbarkeiten war bisher die Partie honteuse des Menschen. Man soll sich hüten, zu lange in ihr zu lesen. Was den Menschen rechtfertigt, ist seine Realität. Sie wird ihn ewig rechtfertigen. Um wie viel mehr wert ist der wirkliche Mensch, verglichen mit irgendeinem bloß gewünschten, erträumten, erstunkenen und erlogenen Menschen, mit irgendeinem idealen Menschen. Und nur der ideale Mensch geht dem Philosophen wieder den Geschmack. 33. Naturwert wird des Egoismus. Die Selbstsucht ist so viel wert, als der physiologisch wert ist, der sie hat. Sie kann sehr viel mehr wert sein, sie kann nichtswürdig und verächtlich sein. Jeder Einzelne darf daraufhin angesehen werden, ob er die aufsteigende oder die absteigende Linie des Lebens darstellt. Mit einer Entscheidung darüber hat man auch einen Kanon dafür, was seine Selbstsucht wert ist. Stellt er das Aufsteigen der Linie dar, so ist in der Tat sein Wert außerordentlich. Und um des Gesamtlebens willen, das mit ihm einen Schritt weiter tut, darf die Sorge um Erhaltung, um Schaffung seines Optimum von Bedingungen selbst extrem sein. Der Einzelne, das Individuum, wie Volk und Philosoph das bisher verstand, ist ja ein Irrtum. Er ist nichts für sich, kein Atom, kein Ring der Kette, nichts bloß Vererbtes von ehedem. Er ist die ganze eine Linie Mensch, bis zu ihm hin selber noch. Stellt er die absteigende Entwicklung, den Verfall, die chronische Entartung, Erkrankung dar, Krankheiten sind, ins Große gerechnet, bereits Folgeerscheinungen des Verfalls, nicht dessen Ursachen. So kommt ihm wenig Wert zu, und die erste Billigkeit will, dass er den Wohlgeratenen so wenig als möglich wegnimmt. Er ist bloß noch deren Parasit. 34. Christ und Anarchist. Wenn der Anarchist als Mundstück niedergehender Schichten der Gesellschaft mit einer schönen Entrüstung Recht, Gerechtigkeit, gleiche Rechte verlangt, so steht er damit nur unter dem Drucke seiner Unkultur, welche nicht zu begreifen weiß, warum er eigentlich leidet, woran er arm ist, an Leben. Ein Ursachentrieb ist in ihm mächtig. Jemand muss schuld daran sein, dass er sich schlecht befindet. Auch tut ihm die schöne Entrüstung selber schon wohl. Es ist ein Vergnügen für alle armen Teufel, zu schimpfen. Es gibt einen kleinen Rausch von Macht. Schon die Klage, Das sich beklagen kann dem Leben einen Reiz geben, um dessen Willen man es aushält. Eine feinere Dosis Rache ist in jeder Klage. Man wirft sein Schlechtbefinden, unter Umständen selbst seine Schlechtigkeit denen, die anders sind, wie ein Unrecht, wie ein unerlaubtes Vorrecht vor. Bin ich eine Kanaille, so solltest du es auch sein. Auf diese Logik hin macht man Revolution. Das sich beklagen taugt in keinem Falle etwas. Es stammt aus der Schwäche. Ob man sein Schlechtbefinden andern oder sich selber zumisst, ersteres tut der Sozialist, letzteres zum Beispiel der Christ, macht eigentlich keinen Unterschied. Das Gemeinsame, sagen wir auch, das Unwürdige daran ist, dass jemand schuld daran sein soll, dass man leidet. Kurz, dass der Leidende sich gegen sein Leiden den Honig der Rache verordnet. Die Objekte dieses Rachbedürfnisses als eines Lustbedürfnisses sind Gelegenheitsursachen. Der Leidende findet überall Ursachen, seine kleine Rache zu kühlen. Ist der Christ, nochmals gesagt, so findet er sie in sich. Der Christ und der Anarchist, beide sind Dekadents. Aber auch wenn ein Christ die Welt verurteilt, verleumdet, beschmutzt, so tut er es aus dem gleichen Instinkte, aus denen der sozialistische Arbeiter die Gesellschaft verurteilt, verleumdet, beschmutzt. Das jüngste Gericht selbst ist noch der süße Trost der Rache. Die Revolution, wie sie auch der sozialistische Arbeiter erwartet, nur etwas ferner gedacht. Das Jenseits selbst. Wozu ein Jenseits, wenn es nicht ein Mittel wäre, das Diesseits zu beschmutzen? 35. Kritik der Dekadenzmoral. Eine altruistische Moral, eine Moral, bei der die Selbstsucht verkümmert, bleibt unter allen Umständen ein schlechtes Anzeichen. Dies gilt vom Einzelnen, dies gilt namentlich von Völkern. Es fehlt am besten, wenn es sich an der Selbstsucht zu fehlen beginnt. Instinktiv das sich Schädliche wählen, gelockt werden durch uninteressierte Motive, gibt beinahe die Formel ab für Dekadenz. Nicht seinen Nutzen suchen. Das ist bloß das moralische Feigenblatt für eine ganz andere, nämlich physiologische Tatsächlichkeit. Ich weiß, meinen Nutzen nicht mehr zu finden. Disgregation der Instinkte. Es ist zu Ende mit ihm, wenn der Mensch altruistisch wird. Statt naiv zu sagen, ich bin nichts mehr wert, sagt die Morallüge im Munde des Dekadents, nichts ist etwas wert. Das Leben ist nichts wert. Ein solches Urteil bleibt zuletzt eine große Gefahr. Es wirkt ansteckend. Auf dem ganzen morbiden Boden der Gesellschaft wuchert es bald zu tropischer Begriffsvegetation empor, bald als Religion, Christentum, bald als Philosophie, Schopenhauerei. Unter Umständen vergiftet eine solche aus Fäulnis gewachsene Giftbaumvegetation mit ihrem Dunst weithin, auf Jahrtausende hin, das Leben. 36. Moral für Ärzte. Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustande ist es unanständig, noch länger zu leben. Das Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken, nach denen der Sinn vom Leben, das Recht zum Leben verloren gegangen ist, sollte bei der Gesellschaft eine tiefe Verachtung nach sich ziehen. Die Ärzte wiederum hätten die Vermittler dieser Verachtung zu sein. Nicht Rezepte, sondern jeden Tag eine neue Dosis Ekel vor ihren Patienten. Eine neue Verantwortlichkeit schaffen, die des Arztes für alle Fälle, wo das höchste Interesse des Lebens, des aufsteigenden Lebens, des rücksichtslosesten Nieder- und Beiseitedrängen des entartenden Lebens verlangt. Zum Beispiel für das Recht auf Zeugung, für das Recht, geboren zu werden, für das Recht, zu leben. Auf eine stolze Art zu sterben, wenn es nicht mehr möglich ist, auf eine stolze Art zu leben. Der Tod, aus freien Stücken gewählt, der Tod zur rechten Zeit, mit Helle und Freudigkeit, inmitten von Kindern und Zeugen vollzogen, so dass ein wirkliches Abschiednehmen noch möglich ist, wo der noch da ist, der sich verabschiedet. insgleichen ein wirkliches Abschätzen des Erreichten und Gewollten, eine Summierung des Lebens. Alles im Gegensatz zu der erbärmlichen und schauderhaften Komödie, die das Christentum mit der Sterbestunde getrieben hat. Man soll es dem Christentum nie vergessen, dass es die Schwäche des Sterbenden zur Gewissensnotzucht, dass es die Art des Todes selbst zu Werturteilen über Mensch und Vergangenheit gemissbraucht hat. Hier gilt es, allen Feigheiten des Vorurteils zum Trotz, vor allem die richtige, das heißt physiologische Würdigung des sogenannten natürlichen Todes herzustellen, der zuletzt auch nur ein unnatürlicher, ein Selbstmord ist. Man geht nie durch jemand anders zugrunde als durch sich selbst. Nur ist es der Tod unter den verächtlichsten Bedingungen, ein unfreier Tod, ein Tod zur unrechten Zeit, ein Feiglingstod. Man sollte, aus Liebe zum Leben, den Tod anders wollen, frei, bewusst, ohne Zufall, ohne Überfall. Endlich ein Rat für die Herren Pessimisten und andere Décadents. Wir haben es nicht in der Hand zu verhindern, geboren zu werden. Aber wir können diesen Fehler, denn bisweilen ist es ein Fehler, wieder gut machen. Wenn man sich abschafft, tut man die achtungswürdigste Sache, die es gibt. Man verdient beinahe damit, zu leben. Die Gesellschaft, was sage ich, das Leben selber hat mehr Vorteil davon, als durch irgendwelches Leben in Entsagung, Bleichsucht und anderer Tugend. Man hat die anderen von seinem Anblick befreit. Man hat das Leben von einem Einwand befreit. Der Pessimismus, pur, fährt, beweist sich erst durch die Selbstwiderlegung des Herrn Pessimisten. Man muss einen Schritt weitergehen in seiner Logik, nicht bloß mit Wille und Vorstellung, wie Schopenhauer es tat, das Leben verneinen. Man muss Schopenhauer zuerst verneinen. Der Pessimismus, anbeigesagt, so ansteckend er ist, vermehrt trotzdem nicht die Krankhaftigkeit einer Zeit, eines Geschlechts im Ganzen, er ist deren Ausdruck. Man verfällt ihm, wie man der Cholera verfällt. Man muss morbid genug dazu schon angelegt sein. Der Pessimismus selbst macht keinen einzigen Décadent mehr. Ich erinnere an das Ergebnis der Statistik, dass die Jahre, in denen die Cholera wütet, sich in der Gesamtziffer der Sterbefälle nicht von anderen Jahrgängen unterscheiden. 37. Ob wir moralischer geworden sind. Gegen meinen Begriff jenseits von Gut und Böse hat sich, wie zu erwarten stand, die ganze Ferozität der moralischen Verdummung, die bekanntlich in Deutschland als die Moral selber gilt, ins Zeug geworfen. Ich hätte artige Geschichten davon zu erzählen. Vor allem gab man mir die unleugbare Überlegenheit unserer Zeit im sittlichen Urteil zu überdenken. Unseren wirklich hier gemachten Fortschritt, ein Cesare Borgia, sei im Vergleich mit uns durchaus nicht als ein höherer Mensch, als eine Art Übermensch, wie ich es tue, aufzustellen. Ein Schweizer Redakteur vom Bund ging so weit, nicht ohne seine Achtung vor dem Mut zu solchem Wagnis auszudrücken, den Sinn meines Werkes dahin zu verstehen, dass ich mit demselben die Abschaffung aller anständigen Gefühle beantrage. Sehr verbunden. Ich erlaube mir, als Antwort die Frage aufzuwerfen, ob wir wirklich moralischer geworden sind. Dass alle Welt das glaubt, ist bereits ein Einwand dagegen. Wir modernen Menschen, sehr zart, sehr verletzlich und 100 Rücksichten gebend und nehmend, bilden uns in der Tat ein, diese zärtliche Menschlichkeit, die wir darstellen, diese erreichte Einmütigkeit in der Schonung, in der Hilfsbereitschaft, im gegenseitigen Vertrauen, sei ein positiver Fortschritt, damit seien wir weit über die Menschen der Renaissance hinaus. Aber so denkt jede Zeit, so muss sie denken. Gewiss ist, dass wir uns nicht in Renaissance-Zustände hineinstellen dürften, nicht einmal hineindenken. Unsere Nerven hielten jene Wirklichkeit nicht aus, nicht zu reden von unseren Muskeln. Mit diesem Unvermögen ist aber kein Fortschritt bewiesen, sondern nur eine andere, eine spätere Beschaffenheit, eine schwächere, zärtlichere, verletzlichere, aus der sich notwendig eine rücksichtsreichere Moral erzeugt. Denken wir unsere Zartheit und Spätheit, unsere physiologische Alterung weg, so verlöre auch unsere Moral der Vermenschlichung sofort ihren Wert. An sich hat keine Moral Wert. Sie würde uns selbst Geringschätzung machen. Zweifeln wir andererseits nicht daran, dass wir Modernen mit unserer dickwartierten Humanität, die durchaus an keinen Stein sich stoßen will, den Zeitgenossen Cesare Borgias eine Komödie zum Totlachen abgeben würde. In der Tat, wir sind über die Maßen unfreiwillig spaßhaft mit unseren modernen Tugenden. Die Abnahme der feindseligen und misstrauenweckenden Instinkte, und das wäre ja unser Fortschritt, stellt nur eine der Folgen in der allgemeinen Abnahme der Vitalität dar. Es kostet 100-mal mehr Mühe, mehr Vorsicht, ein so bedingtes, so spätes Dasein durchzusetzen. Da hilft man sich gegenseitig, da ist jeder bis zu einem gewissen Grade kranker und jeder Krankenwärter. Das heißt dann Tugend. Unter Menschen, die das Leben noch anders kannten, voller, verschwenderischer, überströmender, hätte man's anders genannt. Feigheit vielleicht, Erbärmlichkeit, Altweibermoral. Unsere Milderung der Sitten, das ist mein Satz. Das ist, wenn man will, meine Neuerung, ist eine Folge des Niedergangs. Die Härte und Schrecklichkeit der Sitte kann umgekehrt eine Folge des Überschusses vom Leben sein. Dann nämlich darf auch viel gewagt, viel herausgefordert, viel auch vergeudet werden. Was Würze ehedem des Lebens war, für uns wäre es ein Gift. Indifferent zu sein, auch das ist eine Form der Stärke. Dazu sind wir gleichfalls zu alt. Zu spät. Unsere Mitgefühlsmoral, vor der ich als der Erste gewarnt habe, das, was man Impressionisme Moral nennen könnte, ist ein Ausdruck mehr der physiologischen Überreizbarkeit, die allem, was dekadent ist, eignet. Jede Bewegung, die mit der Mitleidsmoral Schopenhauers versucht hat, sich wissenschaftlich fortzuführen, ein sehr unglücklicher Versuch, ist die eigentliche Dekadenzbewegung in der Moral. Sie ist als solche tief verwandt mit der christlichen Moral. Die starken Zeiten, die vornehmen Kulturen, sehen im Mitleiden, in der Nächstenliebe, im Mangel an Selbst- und Selbstgefühl etwas Verächtliches. Die Zeiten sind zu messen nach ihren positiven Kräften, und dabei ergibt sich jene so verschwenderische und verhängnisreiche Zeit der Renaissance als die letzte große Zeit, und wir Modernen mit unserer ängstlichen Selbstfürsorge und Nächstenliebe, mit unseren Tugenden der Arbeit, der Anspruchslosigkeit, der Rechtlichkeit, der Wissenschaftlichkeit, sammelnd, ökonomisch, machinal, als eine schwache Zeit. Unsere Tugenden sind bedingt, sind herausgefordert durch unsere Schwäche. Die Gleichheit, eine gewisse tatsächliche Anähnlichung, die sich in der Theorie von gleichen Rechten nur zum Ausdruck bringt, gehört wesentlich zum Niedergang. Die Kluft zwischen Mensch und Mensch, Stand und Stand, die Vielheit der Typen, der Wille, selbst zu sein, sich abzuheben, das, was ich Pathos der Distanz nenne, ist jener starken Zeit zu eigen. Die Spannkraft, die Spannweite zwischen den Extremen wird heute immer kleiner. Die Extreme selbst verwischen sich endlich bis zur Ähnlichkeit. Alle politischen Theorien und Staatsverfassungen, das Deutsche Reich durchaus nicht ausgenommen, sind Folgerungen, Folgenotwendigkeiten des Niedergangs. Die unbewusste Wirkung der Dekadenz ist bis in die Ideale einzelner Wissenschaften hinein Herr geworden. Mein Einwand gegen die ganze Soziologie in England und Frankreich bleibt, dass sie nur die Verfallsgebilde der Sozietät aus Erfahrung kennt und vollkommen unschuldig die eigenen Verfallsinstinkte als Norm des soziologischen Werturteils nimmt. Das niedergehende Leben, die Abnahme aller organisierenden, das heißt trennenden Klüfte aufreißenden, unter- und überordnenden Kraft formuliert sich in der Soziologie von heute zum Ideal. Unsere Sozialisten sind Dekadents, aber auch Herr Herbert Spencer ist ein Dekadent. Er sieht im Sieg des Altruismus etwas Wünschenswertes. 38. Mein Begriff von Freiheit. Der Wert einer Sache liegt mitunter nicht in dem, was man mit ihr erreicht, sondern in dem, was man für sie bezahlt, was sie uns kostet. Ich gebe ein Beispiel. Die liberalen Institutionen hören alsbald auf, liberal zu sein, sobald sie erreicht sind. Es gibt später keine ärgeren und gründlicheren Schädiger der Freiheit als liberale Institutionen. Man weiß ja, was sie zustande bringen. Sie unterminieren den Willen zur Macht. Sie sind die zur Moral erhobene Nivellierung von Berg und Tal. Sie machen klein, feige und genüsslich. Mit ihnen triumphiert jedes Mal das Herdentier. Liberalismus, auf Deutsch Herdenvertierung. Dieselben Institutionen bringen, solange sie noch erkämpft werden, ganz andere Wirkungen hervor. Sie fördern dann in der Tat die Freiheit auf eine mächtige Weise. Genauer zugesehen ist es der Krieg, der diese Wirkungen hervorbringt, der Krieg um liberale Institutionen, der als Krieg die illiberalen Instinkte dauern lässt. Und der Krieg erzieht zur Freiheit. Denn was ist Freiheit? Dass man den Willen zur Selbstverantwortlichkeit hat. Dass man die Distanz, die uns abtrennt, festhält. Dass man gegen Mühsal, Härte, Entbehrung, selbst gegen das Leben gleichgültiger wird. Dass man bereit ist, seiner Sache Menschen zu opfern, sich selber nicht abgerechnet. Freiheit bedeutet, dass die männlichen, die kriegs- und siegsfrohen Instinkte die Herrschaft haben über andere Instinkte, zum Beispiel die des Glücks. Der freigewordene Mensch, und wie viel mehr der freigewordenere Geist, tritt mit Füßen auf die verächtliche Art von Wohlbefinden, von dem Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andere Demokraten träumen. Der freie Mensch ist Krieger. Woran misst sich die Freiheit? Bei Einzelnen wie bei Völkern. Nach dem Widerstand, der umwunden werden muss, nach der Mühe, die es kostet, oben zu bleiben. Den höchsten Typus freier Menschen hätte man dort zu suchen, wo beständig der höchste Widerstand überwunden wird. 5 Schritte weit von der Tyrannei, dicht an der Schwelle der Gefahr der Knechtschaft. Dies ist psychologisch wahr, wenn man hier unter den Tyrannen unerbittliche und furchtbare Instinkte begreift, die das Maximum von Autorität und Zucht gegen sich herausfordern. Schönster Typus, Julius Cäsar. Dies ist auch politisch wahr. Man mache nur einen Gang durch die Geschichte. Die Völker, die etwas wert waren, wert wurden, wurden dies nie unter liberalen Institutionen. Die große Gefahr macht etwas aus ihnen, das Ehrfurcht verdient. Die Gefahr, die uns unsere Hilfsmittel, unsere Tugenden, unsere Wehr und Waffen, unseren Geist erst kennenlehrt, die uns zwingt, stark zu sein. Erster Grundsatz. Man muss es nötig haben, stark zu sein, sonst wird man's nie. Jene großen Treibhäuser für Starke, für die stärkste Art Mensch, die es bisher gegeben hat, die aristokratischen Gemeinwesen in der Art von Rom und Venedig, verstanden Freiheit genau in dem Sinn, wie ich das Wort Freiheit verstehe. Als etwas, das man hat und nicht hat, das man will, das man erobert. Ende von Teil 12. Streifzüge eines Unzeitgemäßen. Nummer 25 bis 38.